بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der Frage Nummer 112 von den 200 Fragen in Aqida von Sheikh Hafid al-Hakami. 200 Fragen und Antworten, indem er sagt, was ist der Beweis für das Blasen in das Horn, As-Sur, und wie viel Mal wird ins Horn geblasen? Ja. Und darin gibt es tatsächlich Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, und das geht zurück auf die Interpretation der Koran-Verse und Hadithe, die diese Sachen berichten. Manche sagen, es wird zweimal sein, und das ist die Meinung der Mehrheit der Gelehrten, und einige sagen auch, dass es dreimal sein wird. Doch die Mehrheit der Gelehrten liegt in dieser Sache inshallah ta'ala richtig. Es wird einmal ins Horn geblasen, da werden alle sterben, die noch auf der Erde übrig sind. Alles wird sterben, alles wird tot umfallen. Und wenn dann das zweite Mal ins Horn geblasen wird, werden dann die Menschen wieder alle auferweckt und aufstehen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und es wird ins Horn geblasen und er bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmel und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. Ja, hier ist der Beweis sozusagen, dass es zweimal ist. Einmal wird ins Horn geblasen, dann sterben alle und das zweite Mal stehen sie wieder auf. Und er sagt, erstens Blasen, bei dem alle im Himmel und auf der Erde tot umfallen, zweitens Blasen zur Auferstehung. Er sagt weiter, Allah subhanahu sagt, und denke an den Tag, der ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmel und auf der Erde sind, außer wer Allah will, und alle kommen in Demut zu ihm. Er sagt dann, die Wissenschaftler, die das Erschrecken mit Todumfallen erklärt haben, meinen die erste Art des Blasens in der Ayah 58, Surah Az-Zumar, das war das erste, was wir gelesen haben, erwähnt wird. Also mit Wissenschaftler meint er natürlich die Tafsir-Wissenschaftler, diejenigen, die den Koran erklären. Er sagt sozusagen, dass sie das mit Todumfallen, die das Erschrecken mit Todumfallen erklärt haben. Ja, hier diejenigen, die erschrecken, die im Himmel sind, sozusagen, die fallen um, die das Horn hören. Er sagt dann, diese Erklärung wird durch folgenden Hadith gestärkt. Dann wird in das Horn geblasen und niemand wird es hören, außer der, der seinen Hals zur Seite verbogen hat und ihn auf die andere Seite hebt. Und der Erste, der das Horn hören wird, wird eine Person sein, die damit beschäftigt ist, die Tränke zurechtzumachen, um Wasser für Kamele bereitzustellen. Er wird tot umfallen und die anderen Menschen werden es auch. Dann wird Allah Regen senden und er wird veranlassen, Regen zu senden. Also entweder sendet Allah oder er wird veranlassen, Regen zu senden. Der Überlieferer ist sich unsicher sozusagen. Welcher wie Tau sein wird, dadurch werden die Körper der Menschen wachsen, dann wird er nochmal ins Horn geblasen und sie werden auferstehen und sich umschauen. Der Hadith beim Sahih Muslim. Er sagt, und diejenigen, die Schreck ohne das Todumfallen interpretieren, wie ich erwähnte, es gibt eben Meinungsverschiedenheiten wegen der Interpretation, sagen, es gibt hier ein drittes Blasen, was vor den zwei oben genannten Blasen sein wird. Dies unterstützt der Hadith vom Horn, in dem dreimal geblasen wird, das Blasen des Schreckens, des Todumfallens und des Auferstehens. Also sozusagen, es wird einmal ins Horn geblasen, dann werden sie alle schrecken, dann wird nochmal ins Horn geblasen, dann fallen sie tot um und dann wird nochmal zum Horn geblasen. Dann stehen sie auf. Ja, und das ist sehr, sehr komisch, so eine Ansicht. Natürlich, es gibt diese Ansicht und wir werden dieser Meinung voll akzeptieren, weil es eine mögliche Ansicht eben ist. Aber die Mehrheit der Gelehrten, wie gesagt, sagen, dass es nur zweimal ist. Es wird ins Horn geblasen, es wird schrecklich sein, die Leute werden sich erschrecken und dann tot umfallen. Ja, so kann man das am besten kombinieren. Sie hören etwas so laut, was sie noch nie vorher gehört haben. Das erschreckt sie und das lässt sie auch gleichzeitig dann in den Tod umfallen. Und das zweite Mal wird ins Horn geblasen und dann werden sie wieder auferstehen. Wallahu alam, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.